warum erleichtern die evangelischen Räte die Beobachtung der Gebote? Weil sie uns helfen, das Herz von der Liebe zum Besitz, die Armut, von den Vergnügen, die Keuschheit, von den Ehren loszulösen, den Gehorsam, und uns so von der Sünde fernzuhalten. Das Neue Testament ist eben das Gesetz der Vollkommenheit. Gesetz, das vollkommen ist, als das Alte und zu einer größeren Vollkommenheit aus sich selber disponiert. Christus ja selber der Bergpredigt erklärt.